The seventh habit was godliness. Die siebte Gewohnheit war Gottseligkeit. Celebrating God. Dass wir Gott feiern. That's what the Sabbath is all about. Und darum geht es auch beim Sabbat. And it was perfect that the seventh habit is the Sabbath. Und auch perfekt. Die siebte Gewohnheit ist der Sabbat. What is the danger that we now face? Worin liegt jetzt die Gefahr, mit der wir jetzt konfrontiert sind? As we enter into wonderful celebration. Wenn wir da hinein gehen, in dieses wunderbare Feiern. When we celebrate, it's something very, very special. Wenn wir da feiern, ist das etwas ganz Besonderes. When we come together in a meeting like this, wenn wir zusammenkommen und so treffen hier in dieser Versammlung, the things hier, that stand out the most are appreciation, die Dinge, die am meisten dabei herausstechen, sind diese Wertschätzung, celebration, das Feiern, Inspiration, Dynamik, excitement, aufgeregtes Spannungsgefühl. You know, I took Max Knutzer to New York City with me. Also Begeisterung. Und ich habe auch den Max Knutzer mit mir mitgenommen. To a New York Yankee game. Und da gingen wir in ein Spiel von den New York Yankees. And we've been Yankee fans together, and he'd watched a few games on the TV. Schon immer Yankee Fans gewesen, und wir haben auch gemeinsam uns Spiele angeschaut. And when we went to my mom's house, he would just watch Yankee games all day, you know. Und als wir dann waren bei meiner Mutter zu Hause, hat er sich den ganzen Tag immer Yankee Spiele angeschaut. A Yankee station, you know. Da gibt's einen Yankee Sender. But then I surprised him. Dann habe ich ihn aber überrascht. And I took him to the stadium. Ich habe ihn mit ins Stadion genommen. And he didn't even know we were going there. Er hat nicht gewusst, dass wir dorthin gehen würden. Got, he had his Yankee hat on and I had my Yankee er hat hatte seine Kappe auf, die Yankee-Kappe, ich hatte meine auf. We went to see Billy Graham. Und wir haben gesagt, wir gehen zu Billy Graham. And on the way back, I had tickets to the stadium. Und wir haben uns das auch angeschaut, aber auf dem Rückweg hatte ich noch Karten gehabt für das Yankee-Stadion. But he didn't know it. Aber er wusste das and nicht. As we got on the U-Bahn, und während wir da in die U-Bahn gehen, there was just people with Yankee hats everywhere. Da waren die ganzen Leute, die Fans mit den Yankee-Kappen. I said to him, "Hey, you want to go see Yankee Stadium? I think it's on this U-Bahn station." Und er hat mir gesagt, weißt du was? U-Bahn, ich glaube, das Yankee-Stadion, das liegt so direkt an auf der Strecke hier. I think there's even a game tonight. Look at all these fans. Ach, schau mal, die ganzen Fans, vielleicht sogar heute Abend ein Spiel. So, said, yeah. So we went outside. I said, "There it is." Wow. Rausgegangen und gedacht, schau mal, da ist es he sogar. Said, can we go? I said, it's. Er fragt mich, so können wir vielleicht gehen? It's been sold out for 6 months. This is. Das ist sicherlich schon seit 6 Monaten ausverkauft. This is the big game between the Yankees and the Mets. This is. Das ist das Riesenspiel zwischen den Yankees und den Mets. And then I showed him the tickets and. Dann habe ich ihm aber die Tickets gezeigt. And then he was blown away. Und er war völlig hin und weg. There was Yankee fans everywhere. We went in the stadium, like 60,000-70,000 Yankee fans. Überall waren die Yankees. 60,000-70,000 Leute im Stadion. It's an unforgettable thing. Just unforgettable. Unvergesslich für ihn. There's something that happens when God's people come together. Da ist etwas, was geschieht, wenn Gottes Volk sich versammelt. Revelation chapter 5 and 7. Offenbarung Kapitel 5 und 7. It talks about multitudes before God. Multitudes. Das spricht über riesige Volksmengen vor Gott. From every nation. Massen aus allen Nationen. Like an innumerable amount. Unzählbar. And then the angels are without number. Und die Engel sind nicht zu zählen. And when we stand there, we are going to be blown away. Und wenn wir dann dort stehen, wir werden völlig hin und weg sein vor Begeisterung. We talk about impressive. Like, wenn man davon redet, was wirklich beeindruckend ist. I mean, God could have made 10 angels. Gott hätte 10 Engel auch machen could können. Have made 1,000. Hätte auch 1,000 machen können. But he decided, I'm going to make angels that's beyond even counting. Er hat sich gedacht, ich werde so viele Engel machen, dass man sie nicht zählen kann. And God could have stopped history after 1,000 people. Und Gott hätte einfach die Geschichte enden lassen können nach 1,000 Leuten. A family of 1,000 is enough. Eine Familie von 1,000 Leuten ist genug. It's going to go into the millions and billions in his family. Aber das werden Millionen und Milliarden sein in seiner Familie. There's something that's irreplaceable about a meeting like this tonight. Und da gibt es etwas, was einfach unersetzlich ist an einem Treffen wie diesem heute Abend. But there's a danger that we face. Aber es gibt auch eine Gefahr, mit der wir konfrontiert sind. This is where the eighth habit comes in. Und dafür haben wir diese achte Gewohnheit. That Greek word, das griechische Wort, is the word Philadelphia. Ist das Wort Philadelphia. Affection, filio, affection for the Adelphia, the brethren. Das ist eine Zuneigung für die Brüder, Philadelphia. Love for the brethren. Eine Liebe für die Brüder. A genuine love eine for Liebe the brethren. Für die Geschwister. What's the danger? Worin besteht die Gefahr? The larger you grow as a church, je größer die Gemeinde wächst als Gemeinde, the greater the risk of losing genuine community. Umso größer ist die Gefahr, dass man eine echte Gemeinschaft verliert. When we gather together here, wenn wir uns jetzt hier versammeln, we celebrate. Dann feiern wir. But the early church in Acts chapter 2 not only met in the temple area. Aber die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte 2, sie traf sich nicht nur in dem Bereich des Tempels. It says they also met house to house. Sie trafen sich auch von Haus zu Haus. I heard one preacher say that it was estimated that there was 200,000 people in the Jerusalem church. Es gibt einen Prediger, der hat geschätzt, dass es vielleicht 200.000 Leute gab in der damaligen Gemeinde in Jerusalem. So many people had gotten saved. So viele Leute sind gerettet worden. The church was spreading like wildfire. Die Gemeinde hat sich verbreitet wie ein Buschfeuer. The larger a church gets, und je größer eine Gemeinde wird, the smaller a church has to get. Umso kleiner muss sie auch wachsen. And this is the importance of small groups. Und das ist die Bedeutung der kleinen Gruppen. And the difference between the large assembly and the small group. Und der Unterschied zwischen einer großen Versammlung wie hier und der kleinen Gruppe. And they should never be played against each other. Und die sollte man eigentlich nie gegeneinander ausspielen. Because they are both absolutely important. Denn sie sind beide wichtig, sie ergänzen einander. We get the big picture here, a bigger picture. Hier haben wir das größere Bild. I met in Giant Stadium in 1978. 1978 gab es ein Treffen im Giant Stadion. Jesus 77 with about, I think there was 80,000 people, 80,000 believers worshiping together. Es waren ungefähr 80,000 Gläubige, die gemeinsam anbeteten. That summer I went to the mountains of Pennsylvania. Diesen Sommer war ich auch in den Bergen von Pennsylvania. Mary and I were not married then. Damals waren wir noch nicht verheiratet. But I borrowed my father's van and we drove out there with a van full of kids. Ich habe den den Van geliehen von meinem Vater und wir haben ein paar Jugendliche mitgenommen. We camped out with like 25,000 young Christians. Und da haben wir ein Camping gehabt mit 25,000 jungen Christen. Keith Green was there. Keith Green war dort. All the big guys were there. All die großen and Männer they just der played damals. On the stage from 8 o'clock in the morning till like 11 at night. It just never stopped. Von 8 Uhr früh bis 11 Uhr abends. 8 o'clock in the morning, Keith Green is on the piano. Keith Green war am Piano. And you just get up and you think, wow, cool, man. Everybody's moving in and brushing their combing their hair and like, and it's like, and everyone's just assembling to the front of the stage and just und alle worshiping. Kommen zusammen vor der Bühne und sie beten an. I can't forget it. It was something unforgettable. Ich kann es nicht vergessen. Es war einfach unvergesslich. Such a big picture. Einfach dieses große Bild. The big picture is celebration. Dieses große Bild ist das Feiern. But the small picture is transformation. Aber das kleine Bild, das ist die Verwandlung. The big picture is appreciation. Das große Bild ist die Wertschätzung. But the small picture is restoration. Das kleine Bild ist die Wiederherstellung. The big picture, we get a sense of being significant. In dem großen Bild bekommen wir ein Gefühl davon, dass wir eine besondere Bedeutung haben. I didn't know we were a part of such a big thing. Ich habe gar nicht gewusst, dass wir teilhaben an so einer großen Sache. In the small group, there's security. Aber in der kleinen Gruppe, da gibt es diese Geborgenheit. In the big picture, there's inspiration. In dem großen Bild gibt es Inspiration. But in the small picture, there's application. In dem kleinen Bild gibt es Anwendung. The big picture, there's dynamic. In dem großen Bild gibt es Dynamik. In the small, there's stillness. In dem kleinen gibt es diese Ruhe. In the big, there's excitement. In dem großen gibt es die Begeisterung. In the small, there's relaxation. In dem kleinen die Entspannung. The big is social. Das große Bild ist ein soziales Gefüge. The small is personal. Das kleine ist ganz persönlich. The big is public. Das große ist öffentlich. And the small is private. Das kleine ist privat. Transformation occurs. Die Verwandlung, sie geschieht. I have a book here called The Connecting Church. Es gibt ein Buch, das nennt sich Die Gemeinde, die sich untereinander verbindet. And one of the forewords is by Larry Crabb. Und ein Vorwort ist von Larry Crabb geschrieben. If you know him, he's a great author. Wenn ihr kennt, ist ein sehr bekannter Autor. He says, our souls require what only community provides. Unsere Seelen benötigen, was nur die Gemeinschaft auch geben kann. Without community, where we know, ohne Gemeinschaft, wo wir auch wirklich einander kennen, explore, einander erforschen, discover, entdecken, and touch one another, noch einander berühren. We experience isolation and despair. erleben wir nur Isolation und Verzweiflung. Unless we sense that we belong to each other, es sei denn, dass wir das spüren, dass wir zueinander gehören, with masks off. Auch ohne die Masken aufzuhaben. The vibrant church of today will become the powerless church of tomorrow. Ohne dass dies geschieht, wird diese lebendige, pulsierende Gemeinde von heute einfach eine kraftlose, saftlose von morgen sein. I've been praying for the whole year that I could lead someone in my neighborhood to the Lord. Ich habe das ganze Jahr gebetet, dass ich jemanden in meiner Nachbarschaft zum Herrn führen kann. And you know, I said, Lord, it's 6 more months and it's time's running out. Ich habe gesagt, Herr, jetzt sind nur noch 6 Monate. Also die Zeit, die vergeht und vergeht. 3 months more and time's running out. Noch 3 Monate. Die Zeit, die verstreicht einfach. And then we got to know this one girl really well and we thought, this is the one. Yes, of course. Dann habe ich eine junge Frau sehr gut kennengelernt und habe gedacht, das wird sie sein. We gave all the invitations to all the events and she didn't come. Wir haben all die Einladungen weitergegeben zu all diesen verschiedenen Ereignissen, aber sie kam nicht. December came and I thought, yes, kam der Dezember. Yes, it's, it's jetzt, the gospel concert. Ja, one das Gospelkonzert. Einer wird kommen, sicherlich. Einer wird kommen. And none of them came. Niemand kam. And I thought, hab mir gedacht, God, do I care more about people than you? Gott, kleinen Moment. Also like, bin ich mehr besorgt um die Leute als du? Like I prayed the whole year and like, habe ich nicht das ganze Jahr gebetet? I mean, did you hear me? Hast du mich gehört? Like, do you care? Kümmert's dich? And these thoughts were kind of running through my mind. Und diese Gedanken gingen so durch meinen Kopf. Like, should I even pray next year? Soll ich überhaupt nächstes Jahr beten? Or maybe I pray for two, you know? Naja, okay, vielleicht bete ich doch für zwei. Next, and in 2009, I'll pray for three. Vielleicht 2009 bete ich für drei. And then I was in the staircase, the stairhouse. Und dann war ich im Treppenhaus. And this older lady, 75 years old, came to me. Und plötzlich kam diese ältere Dame, 75 Jahre alt, and sie kam she started zu mir. Talking to me about what I do. Und sie fing an, ein Gespräch zu führen darüber, wer ich denn bin und was ich mache. And she did it twice. Und zweimal sprach sie mich an. And I said to Mary, maybe this is the one. Und dann sagte ich zu Mary, vielleicht ist sie das. So I went to her door. So ging ich zu ihrer Tür. Just before the Christmas service. Kurz vor dem Weihnachtsgottesdienst. The evening before. Den Abend davor. And I did something you just don't do, you know. Und ich habe etwas gemacht, was man eigentlich gar nicht macht. I knocked on an Austrian's door. Ich habe in die Tür von einer Österreicherin geklopft. And she came to the door and sie kam an die Tür. I said, would you like to come to church tomorrow? Ich fragte sie, oh, würden Sie vielleicht in die Gemeinde kommen wollen? Said, I would love to. Oh, gerne. So she came. So kam sie. And I was watching her as she was walking around and ich habe sie beobachtet, wie sie so hier hin und her ging. She didn't say much and then we took her home. Sie hat eigentlich nicht viel gesagt und wir haben sie dann wieder mit nach Hause genommen. Mary, well, what do you think? What do you think happened? You know, sie fragte, was denkst du, Mary? Mary said, well, she was very positive. Also ich glaube, sie war sehr positiv. You know, positive is not getting saved, you know? Naja, dass sie da positiv drüber denkt, heißt noch nicht, dass sie gerettet ist. And it's almost January. Und jetzt haben wir schon fast Januar. And then she came to the door a couple days later. Ein paar Tage später kam sie an die Tür. And she knocked on our door. Und sie klopfte an unsere Tür. And she said, "Can I speak with the pastor?" Und sie fragte, kann ich mit dem Pastor sprechen? So she came and sat down. Sie kam hinein. Setzte sich nieder. She said, you know, my husband's in the hospital. Sie wissen ja, dass mein Mann im Spital liegt, ja? And now he's going to die. Er wird jetzt sterben. I'm not Catholic. Ich bin keine Katholikin. I'm no longer Protestant. Bin auch nicht mehr protestantisch. All I have. Alles, was ich habe. Is you. Das bist du. Would you do my husband's funeral for me? Könntest du das Begräbnis machen? Für meinen Mann? I said, I would love to do it. Ich sagte nur, das würde ich sehr lieben. She said, do you know how to put a ceremony together? Weißt du auch, wie man so eine Begräbniszeremonie macht? I said, I know how to put a ceremony together. Oh ja, das weiß ich. It will be a very beautiful seminar ceremony. Wir werden eine wunderschöne Zeremonie für sie machen. And then I said, who do you think will come? Dann fragte ich, was denkst du, wer wird kommen? She said, everybody that lives in this house and everybody that lives in the other one. Alle, die in diesem Haus leben und alle, die in einem anderen Haus That's auch like leben. 60 to 80 people. 60 bis 80 Neighbors. Leute. Nachbarn. And she said, he has so many friends. Und sie sagte nur, sie hat so viele Freunde. So many people there. Es werden so viele Leute kommen. Can you speak at this funeral? Kannst du bei dem Begräbnis sprechen? And I thought, wow, the wisdom of God. Ich habe mir gedacht, right? Oh, die Weisheit Gottes. Here in your weakness. Und da bist du in deiner Schwäche. You're praying by faith and you see nothing happen. Du betest im Glauben und du siehst da nicht gar nicht, dass irgendetwas passiert. And you begin to wonder if you're more spiritual than God. Und du fängst an, dich zu fragen, bin ich geistlicher als Gott? Do I care more than God does? Kümmert es mich mehr als Gott? And God has this big plan. Aber Gott hat diesen riesigen Plan. So I went to her door last night. Gestern bin ich an ihre Tür. She wasn't home, so I left a note. Sie war nicht zu Hause, so habe ich eine Notiz hinterlassen. Please, when you come home, please come to my house. Wenn du nach Hause kommst, bitte komm zu mir zur Wohnung. So we sat down. Wir haben uns niedergesetzt. I said, how is your husband? How are you? Ich fragte nur, wie geht's deinem Mann? Wie geht's dir? Now, a few days before, I said to her, can I visit your husband? Ein paar Tage zuvor hatte ich gefragt, kann ich deinen Mann besuchen kommen? And she said, tomorrow. Sagte, morgen. So I went. Also ging ich and hin. He looked like he was dead. Und als er da lag, er schaute so aus, his als wäre er bereits was tot. Absolutely wide open. Sein Mund war weit offen. The only way you knew he wasn't dead, that his hands were shaking a little bit. Das Einzige, woran man erkennen konnte, dass er noch nicht tot war, war dieses leichte Zittern in der and Hand. She said, he can hear everything we say. Und sie sagt nur, er kann alles hören, was wir sagen. So she loved him and she stroked him. Sie hat ihn gestreichelt und ihm einfach Liebe gezeigt. She leaned over and she said, der Herr Pastor ist da, er will mit dir reden. Sie hat sich zu ihm rübergebeugt und sagte, der Herr Pastor ist da, er möchte mit dir reden. So okay. I tried to look in his eyes, but his eyes were like focused the other. So I positioned myself, so I was looking right in his eyes. Ich habe mich dann so postiert, dass ich genau in seine Augen schaute. And I just shared Christ with him. Und ich habe Christus weitergegeben. I said, "Do you have peace in your heart?" Und ich fragte, hast du Frieden in deinem Herzen? Have you ever asked God for forgiveness? Hast du jemals Gott um Vergebung gebeten? Do you want to feel God inside of you? Möchtest du Gott in dir spüren? I spoke to him for about 2 minutes. Und so habe ich zu ihm gesprochen, etwa 2 Minuten. She said the other day that now his eyes are closed. Er sagte anderen Tags, jetzt sind seine Augen geschlossen. And I said to her, you know, I just fear I'm going to the States next week and I don't think I can do this funeral. Und ich sagte ihr, ich muss jetzt in die Vereinigten Staaten nächste Woche. Ich weiß nicht, wie ich das an unless he dies like tomorrow. Es sei denn, dass er morgen stirbt. And she said, we will postpone the funeral until you get back. Und sie sagte nur, wir werden das Begräbnis hinziehen, bis du wieder da bist. Do you know why this happened? Wisst ihr, warum das geschah? Because she came here. Weil sie hergekommen war. And she met you. Und sie hat euch getroffen. It wasn't because she met me. Es war nicht deswegen, weil sie mich getroffen hat. It's because she met us. Sie hat uns getroffen. And she was so inspired in the bigger meeting. Und sie war so inspiriert von diesem großen Treffen hier. She has told me that she said I've never met a group of people in my life. Sie sagte, in meinem ganzen Leben, ich habe noch nie so eine Gruppe von Leuten getroffen. Like those people in your church. Wie diese Leute in deiner Gemeinde. She said I've told everybody I know about your church. Sie sagte, ich habe allen, die ich nur kenne, von deiner Gemeinde erzählt. This is the big picture. Das ist das große Bild. Should never be underestimated or compared with the small picture. Es sollte nie unterschätzt werden und schon gar nicht verglichen werden mit dem kleinen Bild. Now if you turn with me to 2 Corinthians 12. Wenn ihr hinschlagt mit mir zum 2. Korinther 12. The habit that we really need to develop. Die Gewohnheit, die wir wirklich entwickeln müssen. And it's a habit. Es ist eine Gewohnheit. And it's a discipline. Und auch eine Disziplin, eine Übung. And it absolutely does not come naturally. Und das geschieht nicht einfach so ganz natürlich eben nebenbei. The habit of connecting beneath the surface. Einfach diese Gewohnheit, dass wir auch unter der Oberfläche eine Verbindung miteinander eingehen. Only when we connect beneath the surface. Nur wenn wir diese Verbindung auch unter unserer Oberfläche eingehen, can we have authentic community. Dann können wir auch eine authentische Gemeinschaft pflegen. And if we don't have authentic community, und wenn wir diese authentische Gemeinschaft nicht haben, the church will begin to die. Dann beginnt die Gemeinde abzusterben. Now you can only know, they say, about 65 people in any church. Es ist nur möglich, etwa vielleicht 60, 65 Leute in einer Gemeinde zu kennen. The names. Die Namen. I mean, I probably know like 50, you know? Vielleicht kenne ich so 50. No, maybe 80. Vielleicht 80. I'm always forgetting names. Aber ich vergesse Namen immer wieder. Ich versuche immer das Beste. They say about, you know, 65 names you'll know. Vielleicht so 60, 65 Wort, the rest, Namen kannst you'd du. Have no idea who these people are. Aber bei den übrigen, keine Ahnung. And it makes no difference whether the church is 65 or 3,000. Es spielt keine Rolle, ob diese Gemeinde jetzt 65 oder 3000 you Leute ausmacht. Always know about 65 names. Du wirst immer etwa so 65 Namen kennen. At best. Bestenfalls. And at best, you will be personal with about 10 to 12 people. Und bestenfalls wirst du da ganz persönlich einfach Kontakt haben mit 10 bis 12 Leuten. At best. Bestenfalls. This is why the small group is so important. Deshalb ist die Kleingruppe so wichtig. And we're a church with small groups. Und wir sind eine Kleingruppe mit, wir sind eine Gemeinde mit Kleingruppen. But we need to become a church of small groups. Aber wir müssen eine Gemeinde werden von Kleingruppen. Any kind of group. People who ride motorcycles together. Leute, die einfach mit Motorrad zusammenfahren. People who like to climb mountains together. Das ist egal, es können Kleingruppen bilden. Leute, die gerne bergsteigen. People who all have children. Leute, die alle kleine Kinder haben. Grandmothers. Oder Großmütter. Whatever you can create. Was auch immer man da für Gruppen irgendwie entwickeln kann. People who collect stamps. Leute, die Briefmarken sammeln. They say that people who are new would rather make a new group than join an older group. Also man sagt, dass Leute, die neu sind, eher in eine neue Reihe gehen als in eine bestehende. They feel more comfortable. Weil sich da wohlfühlen. But somewhere in my life, aber irgendwo in meinem Leben, I've got to let somebody in on God's process in my life. Muss ich jemand hineinlassen in diesen Prozess, den Gott mit meinem Leben hat? I can't walk this process alone. Ich kann durch diesen Prozess nicht alleine gehen. Now in 2 Corinthians 12, 2. Korinther 12, the Apostle Paul lets us in on the process. Lass uns der Apostel Paul hinein in den Prozess, den er mit Gott erlebt. And we can start to read in verse 1. Wir können da einmal hineinschauen in Vers 1. He says, I must go on boasting. Gerühmt werden muss. Although there is nothing to be gained, I will go on to visions and revelations from the Lord. Zwar nützt es nichts, aber ich will auf Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn kommen. Now he begins to speak of himself. Jetzt fängt er an, von sich zu sprechen. But he makes it seem like he's not. Aber lässt es so erscheinen, als wäre es nicht so. He says, I know a man. Ich weiß von einem Menschen. Did you ever tell a story about yourself, but you make it seem like it's somebody else? Hast du jemals eine Geschichte von dir erzählt, aber das ist so den Anschein gegeben, als wäre es jemand anders? And then at the end you say, und dann am Ende sagst du, actually, it was me. Naja, eigentlich bin ich das. And everyone's like, oh, that alle was denken, you. Oh, das warst du, oh Gott. I didn't know that. Ich habe das nicht gewusst. And they cry. Well, this is what he does. I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren in den dritten Himmel entrückt wurde. That's where God is. Da wo Gott ist. First heaven is from the earth, from the ground to the stratosphere. Der erste Himmel ist vom der Erdoberfläche bis zur Stratosphäre. Second heaven is from the stratosphere to the end of the universe, wherever that is. Der zweite Himmel ist von dem Ende der Stratosphäre bis zum Ende des Universums, wo auch immer das sein mag. Third heaven is the domain of God. Und der dritte Himmel ist einfach das Reich Gottes. And that's where he was. Whether it was in the body or out of the body, I don't know. Ob im Leib, weiß ich nicht, oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht. God knows. Gott weiß es. And I know that this man, whether in the body or apart from the body, I don't know, but God knows, was caught up into paradise. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außer dem Leib, weiß ich nicht. Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde. He heard inexpressible things. Und unaussprechliche Worte hörte. Things that man is not permitted to tell. Die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. I will boast about a man like this. Über diesen will ich mich rühmen. But I will not boast about myself. Über mich selbst aber will ich mich nicht rühmen. Except about my weaknesses. Nur der Schwachheiten. See, weakness is all about the process. Bei den Schwachheiten, da geht es immer um den Prozess. And he'll talk about that. Und darüber spricht er dann. Even if I should choose to boast, denn wenn ich mich rühmen will, I would not be a fool. Werde ich doch nicht töricht sein. Because I would be speaking the truth. Denn ich werde die Wahrheit sagen. But I refrain. Ich enthalte mich aber so dessen. No one will think of me more than is warranted by what I do or say. Damit nicht jemand höher von mir denke, als was er an mir sieht oder was now, er von mir now hört. He starts to go beneath the surface. Jetzt geht er unter die Oberfläche. Wow, the Apostle Paul. Wow. Der Apostel Paulus. Saul of Tarsus. Wow. Saul von Tarsus. Man, he does miracles and the wisdom. Er vollbringt diese Wunder, diese Weisheit, die er hat. I mean, people walk in his shadow and they get healed. Die Leute, sie gehen in seinem Schatten, sie sind geheilt. Wow, he's a wow. Wahnsinn, was für ein Mann. I don't even know what to say, the Apostle Paul. Da fehlen ja die Worte, der Apostel Paulus. I'm of Paul. Ich bin des Paulus. And then he lets us in. Dann lässt uns aber hinein. Er macht beneath auf. The surface. Er zeigt uns, was da unter der Oberfläche ist. To keep me from becoming conceited. Darum, damit ich mich nicht überhebe. Because of these surpassing great revelations. Wegen des außerordentlichen der Offenbarungen. There was given to me a thorn in my flesh. Wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben. A messenger of Satan. Ein Engel Satans. To torment me. Dass er mich mit Fäusten schlage. Wow, I mean the man was tormented. Er war gequält. He was tormented in his personal life. In seinem persönlichen Leben. And it came from God. Und das kam von Gott. A messenger of Satan. Er hat ihm einen Boten Satans gegeben. Three times I pleaded with the Lord to take it away from me. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er es von mir ablassen möge. But he said to me, aber er hat zu mir gesagt, my grace is sufficient for you, meine Gnade genügt dir, for my power is made perfect in weakness. Denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. God didn't scold him. Gott hat ihn nicht geschlagen. God didn't say, ausgeschimpft. God didn't say, hey, try harder. Er hat nicht gesagt, ja, ja, probier doch ein bisschen mehr. What's your problem? Hast du ein Problem? God said, my grace is sufficient. Nein, er hat gesagt, meine Gnade, lass dir an ihr genügen. Authentic community, authentische Gemeinschaft, authentic relationships, authentische Beziehungen, have a playing field. Sie haben so ein Spielfeld, wo es ausgetragen wird. It's grace, es ist Gnade, and truth, und Wahrheit. And grace and truth together are light. Und Gnade und Wahrheit zusammengenommen sind Licht. John chapter 1 verse 17. Johannes Kapitel 1 Vers 17. The law came by Moses. Das Gesetz kam durch Mose. But grace and truth by Jesus Christ. Aber Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus. In 1 John chapter 1 verse 7. 1. Johannes Kapitel 1 Vers 7. If we walk in the light, wenn wir im Licht wandeln, as he's in the light, wie er im Licht ist, we have fellowship one with another. So haben wir Gemeinschaft miteinander. Light is grace and truth. Licht ist Gnade und Wahrheit. Grace without truth is not light. Gnade ohne Wahrheit ist kein Licht. Truth without grace is not light. Wahrheit ohne Gnade ist kein Licht. You have to have both. Man muss beides haben. We've defined grace from Philippians chapter 2 and verse 13. Wir haben Gnade definiert aus Philipper 2 Vers 13. Paul writes, for it is God. Paulus schreibt, es ist Gott. It's God who works in you. Es ist Gott, der in dir wirkt. To both will and to do of his pleasure. Beides, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen, that's zu seinem grace. Wohlgefallen. Zu seinem Wohlgefallen. The process is all about grace. Dieser Prozess, es geht alles um Gnade. This whole process of becoming like Christ is all about grace. Dieser ganze Prozess, Christus gleichgestaltet zu werden, es geht einfach um Gnade. It's all about learning that it's him. Es geht darum zu lernen, dass es er ist. And we learn that it's him when we're weak. Und wir lernen, dass er es ist, wenn wir schwach sind. When we lose our strength. Wenn wir unsere Kraft verlieren. Because we're so full of our own strength. Denn wir sind ja sonst so voll von unserer eigenen Kraft. We give our heart to the Lord. Wir geben unser Herz dem Herrn. But we're so full of ourselves. Und doch sind wir so voll von uns selbst. About 20 years ago. Vor 20 Jahren. This kid needed a ride to the airport. Da gab es einen jungen Mann, der brauchte eine Fahrt mit zum Flughafen. So they said, well, the airport's in New York, and Rob, you're going to New Jersey, so can you take him? Man hat einfach gesagt, na schau mal, der muss nach New York zum Flughafen und du fährst nach New Jersey, vielleicht kannst du ihn mitnehmen. He's flying out of JFK. I said, I'll take him. Na, ich habe gesagt, ich nehme ihn mit. I've been a missionary like 4 years. Bin seit 4 Jahren Missionar. And this is his first missionary trip. Und es war jetzt sein vierter Missionstrip. So I'm trying to give him some tips. I'm sorry. Es war sein erstes Mal auf Mission. I'm trying to give him some tips. Und so versuchte ich ihm irgendwie Tipps zu geben. He's going to the third world. Er fliegt in die dritte Welt. But he's not interested in anything I have to say. Aber es interessiert ihn überhaupt nicht, was ich ihm vielleicht gerne sagen möchte. He's just telling me all about himself. Er redet nur über sich selbst. And he said, Pastor Rob. Er sagt, Pastor Rob. I've been trained in the military. Ich bin trainiert worden im Militär. Special forces. Ich war in einer Sondereinheit. He said, did you ever hear about the Navy SEALs? Hast du jemals gehört von den Navy SEALs? I've been through the death camp. Ich war im Todeslager. That's when they train you in a concentration lager. They torture you for 1 week. Man quält sie für eine Woche. They don't sleep 1 minute for a whole week. Die schlafen nicht eine Minute eine ganze Woche lang. It's special training for special forces. Spezialtraining für Sondereinheiten im Krieg. He says, I've been through the death camp. Ich war in diesem Todeslager. There's nothing in this city. Da gibt es nichts in dieser Stadt. That I fear. Was ich fürchten würde. Nothing. Nichts. And he went and he left as fast as he got there, he left. Genau so schnell wie er dort war, war er auch wieder zurück. There a few months and gone. Er war dort ein paar Monate, zack, war er wieder Why? Zurück. He was completely filled with himself. Er war nur voll von sich selbst. And God can't use a person like that. Und Gott kann eine solche Person nicht verwenden. And when I'm filled with myself, God will even let the devil. Wenn ich nur voll von mir bin, Gott wird zulassen, dass selbst der Teufel empty me. Mich leert. Paul had a thorn. Paulus hatte einen Dorn. Paul was such a strong man. Paulus war so ein starker Mensch. He had seen heaven. Er hat den Himmel gesehen. I mean, he could come to any meeting and blow anybody away. Er könnte einfach in jedes Treffen hineingehen und er würde jeglichen Verstand rauben. So you think that message was impressive? Denkst du, das war eine eindrucksvolle Botschaft? Have you ever been to heaven? Warst du mal im Himmel? I was. Ich war. Did you ever see God? Hast Gott je gesehen? I did. Ich habe ihn gesehen. Well, some part of him anyway. Have you ever seen the angels? Hast du Engel schon gesehen? I can't even tell you because it's not allowed for me to even speak of what I saw. Ich kann es nicht mal sagen, weil es ist mir gar nicht erlaubt, das zu sagen. So next time you think you're more spiritual than me. Aber nächstes Mal, wenn du denkst, du wärst da geistiger als ich. Think twice. Denk mal drüber zweimal nach. And so he would not become proud. Also so würde er nicht stolz werden. God gave him a thorn. Damit er nicht stolz würde, hat Gott ihm diesen Dorn gegeben. And he lets us in on his process. Und so lässt er uns jetzt da hineinschauen in diesen Prozess, den Gott mit ihm hat. This whole chapter is about, well, at least this part is about what's beneath the surface. Das ganze Kapitel, es dreht sich darum, was unter der Oberfläche bei ihm vorgeht. Now, the best place that we can be transformed. Der beste Ort oder Platz, an dem wir verwandelt werden können. Is in a small group scenario. Ist in dem Umfeld einer kleinen Gruppe. 6 to 8 to 10 people, 12 people. 6, 8, 10, 12 Leute. A place where there's security. Wo einfach Geborgenheit herrscht. Where trust is built. Wo Vertrauen aufgebaut wird. Where I can begin to open up slowly. Wo ich anfangen kann, mich auch zu öffnen. Slowly, I got to see if I can trust these people. Muss erst mal schauen, ob ich auch wirklich den Leuten Because vertrauen kann. Because if I can, I'm not going to open up. Denn wenn ich den Leuten nicht vertrauen kann, werde ich mich doch nicht öffnen. And I forgot what I was going to say. What was I going to say? What was I saying? I just forgot. What's that? You find trust in the small group, and I can't remember what I was going to say. Oh, okay. We begin to become part of each other's process. Und wir nehmen teil an dem Prozess, der in einem anderen stattfindet. Mary and I have been part of about 4 different small groups. Also Mary und ich, wir sind schon Teilnehmer von 4 verschiedenen Kleingruppen. Recently. In der letzten Zeit. I was in a small group with Pastor Al Nitroni and his wife. Wir waren in einer kleinen Gruppe mit Pastor L und seiner Frau. And Pastor Tom Suter and his wife. Und Pastor Tom Suter und seiner Frau. And Mary and I. Und Mary and we would meet once every 3 or 4 weeks. Wir haben uns alle 2-3 Wochen getroffen. And we would go beneath the surface. Und wir sind da auch wirklich unter die Oberfläche gegangen. But it had to be purposed. Aber das musste mit Absicht geschehen. And what I've noticed in every small group meeting that I've been in. Und was ich da gelernt habe in jedem Kleingruppentreffen, in dem ich vielleicht irgendwo dabei war. If we did not make the decision, wenn wir da nicht diese Entscheidung getroffen haben, to go beneath the surface, wirklich auch unter die Oberfläche zu gehen, we didn't go beneath the surface. Dann wären wir auch nicht unter die Oberfläche gegangen. And the small group was just an extension of this of the big meeting. Und so wäre dann diese Kleingruppe einfach nur eine Erweiterung dieses großen Treffens gewesen, in gleicher Weise. We would sit down and have dinner. Setzen uns dahin, haben Abendessen. Talk about the kids, talk about work, talk about fun things. Sprechen da über die Kinder, sprechen über lustige Dinge. And I would watch the clock. Dann schaue ich eben auf die Uhr. 8 o'clock comes around. 8 Uhr. And I have to break the news. Und dann kommt die Nachricht. And every time, und jedes it Mal, was so difficult, and it's always so difficult. Es ist so schwierig, und das ist immer so schwierig. Okay, it's time. Also, wir haben jetzt, also es kommt die Zeit jetzt. And it always came across like, it's time to go over to the couch. Wir gehen jetzt rüber zum Sofa. And everything like got slow motion, you know, like, what did you say? Whoa, whoa, whoa, whoa. It's like I just poured cold water. I just went like, whoa, cold water on everybody's head. Kaltes took a Wasser shower. Einmal drüber. Like I came out einmal the shower gehen. They went, okay, party's over. Feier ist vorbei. We're going over to the couch now. Wir gehen rüber Let's zum go. Sofa. Auf geht's. And they all went, yay, yay, oh, the couch, yeah. Ja, das Sofa, oh, yeah, das I couldn't wait for this. Ich mag's, ich kann's gar nicht mehr erfahren. Everyone's like, okay, sure, over to the couch. Here we are. Everybody sits down. Okay. And it's like, okay, now we get beneath the surface. Nun geht's unter die Oberfläche. And everyone's looking like, everybody knows what's coming. Jeder weiß, was jetzt passiert. Now it gets serious. Jetzt wird's ernst. But now comes transformation. Aber jetzt kommt auch die Verwandlung. And we have our question ready. Und wir haben unsere Fragen we have our icebreaker ready. Wir haben diese Eisbrecher. And then we ask the question. Und dann stellen wir diese Fragen. We start slow. Wir beginnen ganz langsam. And then we start to go under. Und dann geht es auf die Oberfläche. How you guys doing? Na, wie geht's euch? Okay, I'm going to ask this question. Ich möchte eine Frage stellen. What was the most difficult thing that you faced this month? Was war so die schwierigste Situation, mit der du konfrontiert warst diesen Monat? Humility, Mut, honesty, Ehrlichkeit, transparency, Transparenz, vulnerability, Verwundbarkeit, confidentiality, Vertrautheit, Vertraulichkeit. Accountability, Rechenschaft, integrity, Integrität, are now all required. Die sind jetzt verlangt. And if we have been meeting for a few months or a year now, und wenn wir uns schon so seit Monaten oder vielleicht seit Jahren getroffen haben, there's a high trust level. Dann ist dieses Niveau des Vertrauens and sehr, sehr hoch. And things that have come out, und die Sachen, die dann so hervorkommen, sometimes we're just like, whoa! Wir sind, oh, somebody would say, you know, I just got it. I don't know how to tell you all. Ich weiß nicht, wie ich, also ich muss es euch doch sagen. What? Was? Well, I don't know how to say it. Ich you think, weiß nicht. Oh man, okay, this is was what kommt it's jetzt? This is what it's all about. Aber genau darum geht es. This is why we just did this. Und deshalb haben wir das doch gemacht. And something would come out. Und da kommt dann etwas an die Oberfläche. And then you would see people start to minister. Dann sieht man, wie gegenseitig gedient wird. This can only happen in an atmosphere of grace. Das kann aber nur passieren in diesem Umfeld, der Atmosphäre der Gnade. Where people know, wo Leute wissen, we all know that it has to be God. Wo wir wissen, dass es doch Gott ist. And that there's a process. Und dass Gott ist. Where we all experience weakness. Und es ist ein Prozess, wo wir alle Schwäche and auch erleben. God comes in with his strength. Und Gott tritt da hinein in seiner Stärke. Do you know what a mask is? Wisst ihr, was eine Maske ist? A mask is when I deny there's a process. Eine Maske bedeutet, dass ich einfach verleugne, dass da ein Prozess stattfinden muss. Or I don't have a process. Und ich sage, da gibt's gar keinen Prozess. Or let's say I make believe I'm in the process, but I'm really not. Oder ich gebe so den Anschein nach außen, dass bei mir ein Prozess stattfindet, aber eigentlich ist da gar nichts. How you doing? Oh, great. Praise the Lord. Great. Oh, groß. Preis den yeah, Herrn. My foot. Yeah, sure, you're doing great. Natürlich geht's dir gut. Not doing great at all. Why are you lying? Warum lügst du? Why an? The mask? Warum diese Maske? Right? And the masks have to come off. Und diese Masken, sie müssen einfach abgelegt a werden. A mask is different than having your guard up. Eine Maske ist etwas anderes als da ein bisschen dein Schild I'm not going to trust just anybody. Ich werde nicht einfach jedem vertrauen. You have to earn my trust. Du musst dir dein Vertrauen schon mein Vertrauen schon and verdienen. This happens in the small group. Und so geschieht das in der kleinen Gruppe. We'll continue with this when I come back from the States. Wir werden damit weitermachen, wenn ich wiederkomme. I'd like to do four messages on authentic community. Und ich möchte vier Botschaften dazu sprechen, zu authentischer Gemeinschaft. But just to close, aber um abzuschließen, the prodigal sons, the two sons, die verlorenen Söhne, they were both wearing masks. Sie haben beide Masken getragen. The one was wearing a mask of conformity. Der eine hat diese Maske getragen, dieser Anpassung. I obey everything my father does, says. Ich gehorche doch allem, was mein Vater sagt. I am the conforming son. Ich bin der Sohn, der sich doch perfekt angepasst hat hier. And the other one was this nice younger son. Und der andere war dieser nette junge Mann. Hey Dad. Hey you Papa. Think I can have like my inheritance now? Könnte ich nicht vielleicht mein Erbe jetzt haben? Sure, son. Ja, mein Sohn. And then he was gone. Und weg war. They were both wearing masks. Sie haben beide Masken getragen. But what did it take for the younger son to come to the end of himself? Aber was hat es gebraucht, dass der Jüngere dann wirklich ans Ende seiner selbst kam? And hopefully for the older son. Und hoffentlich auch für den älteren. We have older sons and younger sons in our midst. Wir haben ältere Söhne und auch jüngere Söhne in unserer Mitte. The younger sons are not here tonight. Die Jüngeren sind heute Abend nicht hier. Because they never come to church. Sie kommen nicht in die Gemeinde. The younger sons only come like once every 6-7 weeks. Die jüngeren Söhne, die kommen so alle 5-6 Wochen mal. But older sons come every week. Die älteren kommen jede Woche. Right? The conformists. Sie passen sich einfach an. They will do what you say. Sie tun, was du sagst. But is it real authentic relationship? Aber ist diese Beziehung wirklich authentisch? And finally the younger son came back. Und schließlich kam der jüngere dann zurück. And he said, Dad, man, I'm sorry, I've sinned, I'm a jerk and everything. Ugh. Vater, oh, ich habe so gesündigt, ich bin einfach so dreckig, so. Ugh. Just to close, because time's running. Abzuschließen. Transformation comes through authentic community. Verwandlung geschieht durch authentische Gemeinschaft. And authentic community. Und authentische Gemeinschaft happens when I allow a few people geschieht dann, wenn ich ein paar Leuten erlaube, to be a part of God's process in my life. Auch Anteil zu nehmen an dem Prozess, den Gott in meinem Leben vollführt. And the boundaries are grace und die Rahmenbedingungen dafür sind Gnade and truth. Und Wahrheit. Let's pray. Lass uns beten. Lord Jesus, thank you tonight. Herr Jesus, danke heute Abend. Thank you that you provide a big picture and a small picture. Danke, dass du für ein großes und für ein kleines Bild sorgst. I pray tonight if there's somebody here who doesn't have someone to connect with. Und ich bete darum, wenn heute Abend jemand hier ist, der noch niemanden hat, mit dem man diese Verbindung haben kann. That in the next week or two or three months. Und das in den nächsten ein, zwei Wochen oder vielleicht auch Monaten. That you would lead them somewhere. Und dass du sie einfach führst, irgendwo, wo sie someone else in our church to connect with. Zu jemand anders, wo sie einfach diese Verbindung finden können. So someone else can be a part of the process you're doing. So dass auch jemand anders einfach Anteil haben kann an diesem Prozess, den du durchläufst. So that we can experience Philadelphia. So dass wir dann alle gemeinsam Philadelphia erleben können. Maybe there's somebody here tonight you've never received Christ into your life. Vielleicht ist heute Abend jemand hier. Und du hast noch nie Christus in deinem Leben empfangen. Say a simple prayer. Sprich ein einfaches Gebet. From the heart. Vom Herzen. God forgive me. Gott, vergib mir. All of my mistakes. all meine Fehler, all of my acts of selfishness, all diese selbstsüchtigen Handlungen, all the hurtful things I've done to people, all diese verletzenden Dinge, die ich anderen Leuten angetan habe. Please forgive me. Bitte vergib mir. Come into my life. Komm in mein Leben. Give me the gift of eternal life. Gib mir das Geschenk des ewigen Lebens. Through Jesus. Durch Jesus. Forgive me. Vergib mir. Fill my heart with your peace. Füll mein Herz mit deinem Frieden. I pray. Darum bitte ich. In Jesus' name. In Jesu Namen.